Урок 6. Упражнение 1. Страница 115. 6. Wachen. Sachen. Max. Text. Stadt. Backen. Glocke. Rücken. Zurück. Phonetik, Philosophie, Quelle, bequem, Theater, Thema, Jetomir.